Ich ging mit dem Bötchen übers Meer fahren, übers Meer fahren, übers Meer fahren. Der kleine Fischling will mit dem Bötchen übers Meer fahren, denn zu Hause ist er nur ein Dilettant. Ja, zu Hause gibt's jetzt nicht so, nur ein Arschtritt, nur ein Arschtritt, nur ein Arschtritt. Ja, zu Hause gibt's jetzt nicht so, nur ein Arschtritt. Flüchte er doch lieber in ein anderes Land. Eine Lusche, Feigling, Ballast und Versager, Versager, Versager. Eine Lusche, Feigling, Ballast und Versager. Sagen Sie zu ihm in seinem Heimatland. Sie gesehen hat der Muschis und Respekt, Respekt, Respekt. Doch nie gesehen hat der Muschis und Respekt. Alles freiwillig im schönen Abendland. Aus dem Ghetto oder Knast gehen auf die Reise, auf die Reise, auf die Reise. Aus dem Ghetto oder Knast gehen auf die Reise. Unsere Landessprache ist dir nicht bekannt. Mit neuestem Smartphone nach Europa Richtung Wohlstand, Richtung Wohlstand, Richtung Wohlstand. Mit neuestem Smartphone nach Europa Richtung Wohlstand. Richtung Pflichtversicherung bezahlt vom Ort. Doch die Nusche ist total überladen, überladen, überladen. Doch die Nusche ist total überladen, landet wie sein kleiner Bruder tot am Strand.